B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Henrik Jarczyk und folgenden Themen. Lehren aus der Tragödie, die polnisch-russische Annäherung. Nährboden für Rechtsextreme, die Neonazi-Szene in Russland. Konsequenzen aus der Pleite, die Vorschläge des EU-Währungskommissars. Herausforderungen für den Regierungschef, Finanzchaos und Rechtsruck in Ungarn, sowie schließlich Ausflüchte eines Angeklagten, die Zeugenvernehmung im Fall Karadzic. Das tragische Unglück in der Nähe von Katyn am vergangenen Wochenende hat Polen in einen Schockzustand versetzt. Ausgerechnet dort, wo vor 70 Jahren schon einmal die Elite des Landes ums Leben kam, starben erneut Persönlichkeiten der polnischen Gesellschaft, um die das Land nun trauert. Auch für die Russen ist der Flugzeugabsturz ein Drama. Und das, obwohl sie den Unfall offenbar rechtzeitig zu verhindern versuchten. Aber Katyn ist und bleibt ein dunkler Fleck in der russischen oder besser sowjetischen Geschichte. Und dennoch, trotz der Parallele, vielleicht aber auch gerade deswegen, scheint sich das russisch-polnische Verhältnis seit jenem grauenvollen Samstagmorgen vor einer Woche merklich zu bessern. Brüder in Moskau, danke, titelte Gazeta Wyborcza ihren Kommentar in Anbetracht der ungewöhnlich offenen Art, wie Moskau nun mit der Unfalluntersuchung umgeht. Und die Russen strahlten im Fernsehen landesweit Weiders Film Katyn aus, auch das wäre vor dem Flugzeugabsturz undenkbar gewesen. Jan Palokat über die Frage, ob diese Annäherung zukunftsfähig ist. Hat der Absturz der polnischen Regierungsmaschine verhindert, dass sich der sonst immer so russlandkritische Staatspräsident Lech Kaczynski versöhnlich gezeigt hätte? Die Kaczynski-nahe Tageszeitung Rzeczpospolita veröffentlichte nach dem Desaster von Smolensk das Manuskript der nun nicht gehaltenen Rede, die Kaczynski in Katyn halten wollte, und dort der Opfer der stalinistischen Massenmorde vor 70 Jahren zu gedenken. Katyn ist eine schmerzhafte Wunde der polnischen Geschichte und es vergiftet seit Jahrzehnten die Beziehungen zwischen Polen und Russen. Gehen wir daran, die Wunden nun endlich verheilen und vernarben zu lassen. Wir Polen wissen zu schätzen, was Russland in den letzten Jahren getan hat. Diesen Weg, der unsere Völker näher bringt, sollten wir weitergehen, statt stehen zu bleiben oder gar umzudrehen. Worauf Kaczynski anspielen wollte, das waren zuletzt ungewohnte Worte, wie sie der russische Premier Wladimir Putin gebraucht hatte. Etwa als er vergangenen September angesichts des Weltkriegsgedenkens Katyn als ein Verbrechen bezeichnete. Auch die Einladung an seinen polnischen Amtskollegen Tusk, mit ihm gemeinsam in Katyn der Opfer zu gedenken, war als Zeichen einer Annäherung gewertet worden. Erst Anfang April kam es zu dieser Begegnung, die viele bewegt hat. Einige Kommentatoren glauben nun, dass das Unglück von Smolensk beide Völker weiter aussöhnen kann. Der polnische Politologe Radosław Markowski meinte, es sieht tatsächlich so aus, dass von der russischen Seite Gesten kommen, die weit über das Normale hinausgehen. Wir sollten das notieren, es entgegennehmen und dann sollten wir auch unsererseits zu besonderen Gesten imstande sein. Der stundenlange Einsatz Wladimir Putins am Ort der Smolensker Katastrophe noch am Tag des Geschehens, wo er selbst die Leitung der Untersuchungskommission übernommen hatte, hat viele Polen erstaunt. Auch das in mehreren TV-Ansprachen von Putin und Medvedev deutlich formulierte Mitgefühl nahmen ihnen viele Polen ab. Moskau-Korrespondenten polnischer Medien berichten von ähnlichen Gefühlen und Äußerungen ganz normaler Menschen. Auch die Ausrufung der nationalen Trauer durch den Kreml machte Eindruck. Jan Englert, ein polnischer Regisseur, die Signale aus Russland färben unsere Beziehung um. Vielleicht nur vorläufig und wegen der starken Emotionalität, aber als unverbesserlicher Optimist glaube ich daran, dass eine Etappe der Geschichte zu Ende geht. Fast schon historisch sind einige Schlagzeilen, die zu lesen waren. Danke, Brüder in Moskau, lautete eine Überschrift in der Gazeta Wyborcza angesichts der russischen Haltung. Und Polenkenner staunen, dass sie so etwas tatsächlich eines Tages, nämlich dieser Tage, in einer polnischen Zeitung lesen können. Etwas nüchterner meldet sich Radosław Sikorski, der polnische Außenminister, zu Wort. Ich weiß nicht, ob es einen politischen Durchbruch geben wird. Es gibt viele widersprüchliche Interessen, die zwischen uns und Russland stehen. Aber es scheint sich doch um einen emotionalen Durchbruch zu handeln, und das ist schon sehr viel. Zwei Hauptgründe nennen die Optimisten, warum Smolensk die Versöhnung beider Völker voranbringen könnte. Weil die Polen von der Aufrichtigkeit des russischen Mitgefühls überzeugt seien. Und weil die Russen durch die Verquickung des Absturzes vom Wochenende mit dem polnisch-sowjetischen Schicksalsort Katyn nun erstmals in voller Breite begriffen hätten, welche Verbrechen dort geschahen und was der Ort für die Polen bedeutet. Sie schrecken vor nichts, nicht einmal vor einem Mord am helllichten Tag mitten in der Stadt. Die Rede ist von Rechtsradikalen in Russland. Es wird vermutet, dass sie es waren, die am vergangenen Montag den russischen Richter Tschuwaschow getötet haben. Der prominente Moskauer Richter hatte Mitglieder der rechten Szene in der Vergangenheit zu hohen Haftstrafen verurteilt. Nun wird über einen Racheakt spekuliert. Esther Hartbrich über Rechtsradikale in Russland und deren Stellung in der Gesellschaft. Seit 2005 ist der 4. November in Russland ein staatlicher Feiertag, der Tag der nationalen Einheit. Das Wörtchen national verleitet russische Nationalisten, ihn als ihren Feiertag anzusehen. Sie treffen sich dann zum russischen Marsch und skandieren Russen voran und fordern Russland den Russen. Schwarzgekleidete sind unter den Demonstranten, vermummte, kahlrasierte. Auch der Hitlergruß ist in aller Öffentlichkeit zu sehen. Unter den Ultranationalisten, zum Beispiel den geschätzten 70.000 Skinheads, gibt es Gewaltbereite, die für ihre Idee eines slawischen Russlands auch morden. Schwarze aus Afrika, Menschen aus dem Kaukasus, die in Russland auch Schwarze genannt werden, und aus Zentralasien, Kirgisen, Usbeken, Tadschiken, sind besonders gefährdet. 15 Menschen wurden laut Zawa alleine im vergangenen Monat Opfer rassistischer Übergriffe, 3 starben. Die Mitarbeiter des Zentrums Sava sammeln Informationen über fremdenfeindliche Tendenzen und Gewalttaten in Russland. Anfang März stellte das Zentrum seinen Jahresbericht 2009 vor. Das Ergebnis weist einen positiven Trend auf. Die Zahl fremdenfeindlicher Übergriffe hat um etwa ein Drittel gegenüber dem Vorjahr abgenommen. Trotzdem ist die Statistik erschreckend. Sie erfasste 71 fremdenfeindliche Morde statt 110 im Jahre 2008, und 330 Verletzte statt weit über 400 im Vorjahr. Galina Koschewnikova über die Gründe. Die Zahl der Morde hat sich verringert, weil viele gewalttätige Nationalisten verhaftet wurden. Und die, die noch in Freiheit sind, haben ihre Strategie geändert. Sie gehen zum Terror über. Sie legen Sprengstoff, statt Einzelne zu ermorden. Anschläge auf Polizeistationen und andere staatliche Einrichtungen hätten zum Ziel, den Staat zu destabilisieren, eine Revolution zu provozieren und auf diese Weise die Macht zu ergreifen, so analysiert Zawa. Der russische Staat trage zu der gefährlichen Entwicklung bei, warnten Vertreter noch legaler nationalistischer Organisationen in dieser Woche auf einer Pressekonferenz. Dmitri Djomushkin vom Slawischen Bund. Der Staat verbietet die Tätigkeit der gemäßigten nationalen Bewegung und radikalisiert dadurch die Jugend. Das führt zu einer Welle autonomer Gruppen, die harte Straftaten begehen. Und wenn solche Verbrechen geschehen, werden wir beschuldigt. Als der Richter ermordet wurde, hat man mich vorgeladen, um eine Aussage zu machen. Der Richter am Moskauer Stadtgericht, Eduard Tschuwaschow, war am Montag im Treppenhaus vor seiner Wohnung erschossen worden. Da er in spektakulären Prozessen Mörder aus der rechten Szene zu langjährigen Haftstrafen verurteilt hatte, wird ein Racheakt nicht ausgeschlossen. Im Januar 2009 fielen in Moskau auf offener Straße der Menschenrechtsanwalt Markelow und eine junge Journalistin tödlichen Schüssen zum Opfer. 2 junge Männer aus der rechten Szene sind der Tat angeklagt und seit Monaten in Haft. Ihr Anwalt erklärte inzwischen, sie müssten unschuldig sein, denn laut ballistischen Tests sei Richter Tschuwaschow mit derselben Waffe ermordet worden wie Markelow und die Journalistin. Fremdenfeindlichkeit sei weiterhin eine große Gefahr, warnt Zawa. Nach Umfragen unterstützen 60% der Russen die Parole »Russland den Russen«. Anschläge wie jüngst auf die Moskauer Metro durch Selbstmordattentäterinnen aus dem Nordkaukasus lassen den Fremdenhass anschwellen. Ausgerechnet das Land, das in diesem Jahr den 65. Jahrestag des Sieges über den Hitlerfaschismus feiert, hat riesige Probleme mit Neonazismus und Fremdenfeindlichkeit. Hintergrundinformationen aus Moskau von Esther Hartbrich. Wer sich eine Währung teilt, sollte auch seine Haushaltspolitik koordinieren. Das klingt bestechend logisch. Trotzdem dürften die Forderungen von EU-Währungskommissar Olli Rehn bei den nationalen Regierungen auf taube Ohren stoßen. Der Steuerzahler darf es am Ende wieder ausbaden mit milliardenschweren Rettungspaketen. Dementsprechend umstritten sind seine, wenn auch gut gemeinten Vorschläge. Sylvie Ahrens kommentiert. Seit der griechischen Finanznot wissen wir, die Europäer sind nicht nur Brüder im Geiste, sondern auch im Portemonnaie. Zumindest, wenn sie dem Club der 16 angehören und sich eine gemeinsame Währung teilen. Die Talfahrt des Euro bedroht auch deutsche Sparguthaben. Da ist es nur konsequent, dass Brüssel für die Zukunft Konsequenzen fordert. Es kann nicht sein, dass ein Staat weiter lustig Schulden macht, während sich ein anderer über Jahre zu strenger Haushaltsdisziplin erzieht und seinen Bürgern Sozialleistungen verwehren muss. Im Falle Griechenlands ist das Kind zwar schon in den Brunnen gefallen und beinahe ertrunken, doch das muss sich ja nicht wiederholen. Schritt 1. Brüssel sollte über die geplanten Ausgaben eines jeden Euro-Landes frühzeitig Bescheid wissen. Und wenn ein Land über die Stränge schlagen will, muss Brüssel einschreiten, indem die EU-Kommission beispielsweise empfiehlt, das Lohnniveau zu senken. Oder indem sie davor warnt, den Beamtenapparat weiter aufzublähen. So könnten Ungleichgewichte innerhalb der Eurozone rechtzeitig austariert werden. Doch beim Geld endet die Freundschaft bekanntlich. Und so dürfte dieser Vorschlag von Währungskommissar Olli Rehn weitgehend auf taube Ohren stoßen. Die nationalen Regierungen lassen sich nur ungern in ihre Finanzhoheit hineinreden. Nicht umsonst gilt beim Thema Steuern in der EU das Einstimmigkeitsprinzip. Zählt also umso mehr Schritt 2. Harte Strafen für all jene, die zu hohe Schulden aufgetürmt haben. Spätestens hier zeigt sich, dass die bestehenden Mechanismen der EU versagt haben. Wer pleite ist, kann nicht auch noch milliardenschwere Strafen zahlen. Und auch die Drohung, EU-Fördergelder einzufrieren, dürfte in so einer Situation wenig fruchten. Hier sollte der Wirtschafts- und Währungskommissar dringend nachlegen. Eine echte Disziplinierungsmaßnahme wäre es, dem betroffenen Mitgliedsland im EU-Rat das Stimmrecht zu entziehen und es im schlimmsten Fall aus der Eurozone hinauszuwerfen. Dann wäre Schritt 3 hoffentlich gar nicht nötig. Eine Art europäischer Rettungsfonds für Pleitekandidaten der Eurozone. Dabei, so steht zu befürchten, müssten die Einlagen von den Nationalstaaten, also letztlich vom Steuerzahler, getätigt werden. Der Fall, dass Mitgliedstaaten andere Länder vor dem Ruin retten müssen, sollte aber nach Möglichkeit auf Griechenland beschränkt bleiben. Ein Kommentar von Sylvie Ahrens. Am kommenden Wochenende findet in Ungarn die zweite Runde der Parlamentswahlen statt, was am Ergebnis des ersten Urnengangs freilich wenig verändern dürfte. Eine Überraschung wird es da also nicht mehr geben. Die Konsequenz: Der Ex-Premier Viktor Orban wird an die Macht zurückkehren und mit ihm eine konservativ geprägte Politik. Ja, mehr noch, es steht zu befürchten, dass Ungarn damit einen Rechtsruck erfährt, was dem Ansehen des Landes nur schaden kann. Dabei hat Orban aber auch ganz andere Probleme zu bewältigen. Andreas Meyer-Feist über die Herausforderungen an den neuen Regierungschef in Spe. Viktor, Viktor, schreien seine Anhänger in der Budapester Innenstadt. Viktor Orban, der neue Hoffnungsträger in Ungarn. Das Vertrauen wird nicht enttäuscht werden, versprach Orban noch am Wahlabend. Trotz unseres überwältigenden Erfolgs, am wichtigsten sind jetzt Bescheidenheit und Demut. Das war super, rufen seine Anhänger. Viktor Orban, der künftige Supermann in Ungarn. Ich vertraue auf mich, auf meine Partei und mutig auch auf die Bürger Ungarns. Ungarn wird bald eine bessere Adresse als andere Länder Europas, wenn es um Investitionen geht, um Wohlstand und um ein besseres Leben. Viktor Orban, ein Mann wie aus dem makellosen Modellkatalog eines Trendmagazins für erfolgsorientierte Männer, zu dem Bescheidenheit und Demut eigentlich nicht wirklich passen. 46 Jahre alt, verheiratet, in erster Ehe, 5 Kinder. Jurist mit Prädikatsexamen, Oxford-Stipendiat. Sicher auf dem politischen Parkett, nicht nur in Ungarn. Schon einmal war er Premier 1998 bis 2002. Damals musste er sich zum Regieren noch Koalitionspartner suchen. Jetzt kann er das alleine tun. Und das bedeutet, unter Viktor Orban wird es das erste Mal seit langem stabile politische Machtverhältnisse geben in Ungarn. Die Zeit ist reif. Orbans Motto überzeugte viele von den Sozialisten, enttäuschte Wähler. Die hatten keine Vorstellung, was sie wollen. Sie haben das Land, unsere Wirtschaft kaputt gemacht, auch die Bildung, die öffentliche Sicherheit, alles ist am Boden. Viktor Orban wirft den Sozialisten vor, das Land durch eine sorglose Ausgabenpolitik an den Rand der Pleite geführt zu haben. Das viele neu gedruckte Geld ließ die Landeswährung Forint dramatisch abstürzen und schürte Existenzängste. Die gescheiterte Regierung musste um ausländische Notkredite bitten und die unbezahlbaren Wohltaten wieder kleinlaut einsammeln. Die verspielte Glaubwürdigkeit kam Orbán zugute. Ungarn ist krank und schwach, die Wirtschaft liegt im Koma, das Gesundheitssystem ist in einem schrecklichen Zustand. Orbán hielt stets Abstand zu den Sozialisten und ließ sie ihr selbstverschuldetes Finanzdesaster alleine ausbaden. Doch das schlimme politische Erbe mit Milliardenschulden ist er nicht los. Problem für den Wirtschaftswissenschaftler Tamás Bauer. Niemand weiß, was diese Partei an der Regierung machen wird. Das ist eigentlich das schwere Problem für Ungarn. Doch Orbán will ohne einen vorherigen Kassensturz nicht sagen, wie es weitergehen soll. Sándor Demján, Präsident des ungarischen Unternehmerverbandes, hält sich an Orbáns Wahlkampfidee, die Steuern zu senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Wir haben sie so kennengelernt, dass sie stets ihre Versprechen gehalten haben. Das ist unwahrscheinlich. Der Kassensturz wird zeigen, dass dafür der Spielraum fehlt. Und? Orbán muss immer die Erwartungen seiner westeuropäischen Partner berücksichtigen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Tamás Bauer. Dass Orbán Probleme nicht aussitzt, zeigte er jedenfalls schon früher. Die ehemals kleine und wenig zukunftsträchtige liberale Partei Fidesz, die Abkürzung für den Bund junger Demokraten, krempelte er um zur konservativen Führungsmacht, die statt Klientelpolitik auf den Zulauf breiter Schichten setzte. Orbán machte Fidesz so schon einmal zur Regierungspartei, entmachtete die alten kommunistischen Seilschaften im öffentlichen Dienst und führte Ungarn in die NATO. Orbán war immer bekannt in Ungarn. Schon 1988 eckte der damalige Studentensprecher an bei den Protagonisten des damaligen Einparteiensystems mit seiner Forderung, die sowjetische Armee aus dem Land zu jagen. Mut wird Orbán auch in Zukunft brauchen. Eine starke rechtsradikale Opposition sitzt ihm im Nacken. Gábor Vona, Chef der rechtsradikalen Partei Jobbik, die Besseren, droht mit Blokadepolitik im Parlament. Wir hätten noch viel besser abschneiden und sogar die Sozialisten überholen können, wenn es nicht diese Hetzkampagne gegen uns gegeben hätte. Aber wir lassen uns die Lust am Erfolg nicht vermiesen. Wir werden alles unterstützen, was nationale Werte stärkt. Und wir werden eine Mauer aus Beton gegen alles errichten, was unserer Nation schadet. Der Wirtschaftswissenschaftler Tamás Bauer glaubt, die Rechtsradikalen werden alles tun, um die künftige Regierung aus der Bahn zu werfen. Die Ungarn sind mit ihrer wirtschaftlichen Lage sehr unzufrieden. Und da viele Politiker die Schwierigkeiten in Ungarn auch mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union verbinden, mit der Anwesenheit von multinationalen Unternehmen, deshalb gewinnt Wirtschaftsnationalismus mehr und mehr Raum in Ungarn. Dagegen wird sich Viktor Orbán wehren müssen, wenn Ungarn wieder ein starker und glaubwürdiger Partner in der EU werden will. Es bleibt alles beim Alten. Wenn besonders wichtige, mutmaßliche Kriegsverbrecher aus Serbien vor dem Tribunal in Den Haag erst einmal die Bühne nutzen können, dann tun sie es auch. Das war bei dem verstorbenen Slobodan Milošević der Fall, genauso wie bei Vojislav Šešelj. Warum sollte es also bei Radovan Karadžić nun anders sein? 3 Tage lang mussten vergangene Woche 2 Zeugen das Kreuzverhör des ehemaligen bosnisch-serbischen Führers ertragen. Er übte heftigen Druck aus und war inhaltlich immer sehr schnell auf Ballhöhe, obwohl er angeblich nicht genug Vorbereitungszeit hatte. Eine Selbstinszenierung, die für die Opfer nicht wirklich leicht zu ertragen ist. Ein Kommentar von Jürgen Kleikamp. Die Aussagen der Zeugen im Prozess gegen Radovan Karadžić sind erschütternd. Furchtbare Schicksale, die nach 18 Jahren wieder sehr präsent wurden. Eine Tortur für die Zeugen. Eine Tortur, die durch die aggressive Vorgehensweise des wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagten Karadžić noch erheblich verschärft wurde. Mit Nichtigkeiten, die für die Gräueltaten des Bosnienkrieges so relevant sind wie ein Tropfen Wasser für die Wüste Grubi. Doch nicht nur die Zeugen gerieten unter Druck, auch die Ankläger, die zeitweilig wie Pfadfinder wirkten, immer auf der Suche nach irgendeinem Detail aus den gewaltigen Aktenbergen. Dass Radovan Karadžić sehr präsent war, den Anklägern eher nicht. Dabei führte sich Karadžić allerdings auch selbst ad absurdum. Immer wieder hatte er mehr Vorbereitungszeit gefordert, damit auch zahlreiche Prozessaufschübe erwirkt. Doch heute steht eindeutig fest, mehr Zeit braucht er wirklich nicht. Denn wenn einer richtig gut vorbereitet ist und auf den Punkt topfit ist, in diesem Gerichtssaal 1 des Haager Jugoslawien-Tribunals, dann ist das der mutmaßliche Massenmörder Karadzic. Ein Problem auch für die Richter. Diese wirken etwas allzu gnädig, lassen Karadzic gewähren, selbst wenn er die sichtlich leidenden Zeugen mit ihren erschreckenden Erlebnissen noch mehr mürbe macht. So kann das auf keinen Fall weitergehen. Hinweise des Gerichts, dass Karadzic doch bitte auf eigene Statements zu verzichten habe und er doch Fragen stellen möge und ihm dabei auch noch erklärt wird, wie die Fragewörter heißen, prallen an diesem Angeklagten völlig ab. So etwas wirkt auch eher kabarettistisch und nicht besonders professionell. Deplatziert ist es sowieso. Die Richter haben durchaus die Möglichkeit, ein enervierendes Kreuzverhör, das vorrangig aus Petitessen besteht, zu unterbrechen. Den Selbstverteidiger Karadzic also deutlich in die Schranken zu weisen. Das müssen sie in der nächsten Zeugenrunde unverzichtbar tun, sonst läuft der Prozess aus dem Ruder. Natürlich wartet Karadzic jederzeit quasi sprungbreit nur auf einen technischen Fehler des Gerichts, um sofort wieder die Berufungskammer anzurufen, die ihm schon so manchen Aufschub beschert hat. Schon schwierig für die Haager Richter, aber der Austausch von Höflichkeiten passt nach diesen 3 Tagen der Zeugenvernahme nun absolut nicht mehr in den Gerichtssaal. Eines haben die Richter mit ihrer Langmut aber immerhin erreicht. Der Angeklagte ist immer schön aus seiner Zelle ins Gericht gekommen. Denn im Nacken sitzt ihm sein Pflichtverteidiger, der sofort für Karadzic einspringen muss, wenn dieser den Prozess nur ein einziges Mal, auch nur eine Minute boykottiert. Dann ist es aus mit der Selbstverteidigung. Aber dazu ist der Angeklagte viel zu schlau. Diesen Triumph will er den Richtern nicht gönnen. Darum sind diese jetzt gefordert, für das Zeugenschutzprogramm zu sorgen. Das sehr deutlich und nachhaltig. Jürgen Kleikamp kommentierte. So viel im Europareport heute.